Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Die Studienanfänger glauben, sie würden an einer Umfrage teilnehmen, zu ihren ersten Erfahrungen an der Universität. Zur Einstimmung führen die Wissenschaftler ihnen ein kurzes Video vor. Doch die Psychologen interessieren sich eigentlich gar nicht für die Umfrage, zu der sie geladen haben. Stattdessen haben sie etwas ganz anderes im Sinn. Sie wollen den künftigen Studienerfolg der Neulinge positiv beeinflussen. Und zwar mit dem Video. Das klingt nach einem außergewöhnlichen Film. Was kann da wohl zu sehen sein? Das Video ist nur wenige Minuten lang. Und gezeigt wird nichts anderes als Kommilitonen der fortgeschrittenen Semester. Sie berichten schlicht, wie sie nach anfänglichen Schwierigkeiten Schritt für Schritt immer erfolgreicher geworden sind und wie aus zunächst mäßigen Noten im Laufe des Studiums immer bessere wurden. Damit ist das Video schon zu Ende. Doch die Arbeit für die Psychologen fängt jetzt erst an. Sie verfolgen, wie es mit den Studienanfängern weitergeht, in den kommenden Wochen, im folgenden Jahr. Mit erstaunlichen Ergebnissen. In der Gruppe, die nichts ahnend das Video gesehen hat, gibt es deutlich weniger Studienabbrecher als in der Kontrollgruppe, die die Videobotschaft nicht gesehen hat. Und nicht nur das, die erste Gruppe schneidet auch zukünftig besser ab. Mit den Noten geht es deutlich aufwärts. Der Leiter der Studie, der US-amerikanische Sozialpsychologe Timothy Wilson von der Universität von Virginia, kann es zunächst selbst kaum fassen. Ich werde nie den Moment vergessen, als ich die Ergebnisse bekam und sah, was geschehen war. Durch eine Sitzung, die gerade mal eine halbe Stunde gedauert hatte. Die Versuchsanordnung aus dem Jahr 1982 ist seitdem dutzendfach und in immer neuen Varianten wiederholt worden. Mit stets vergleichbaren Ergebnissen. Heute gehört das Experiment zu den Klassikern in der Psychologie. Eine subtile Botschaft kann offenbar beachtliche Wirkung entfalten. Eine vermeintlich unscheinbare Beeinflussung bewirkt viel. Mit anderen Worten, mit ausgesprochen wenig Aufwand lässt sich manchmal erstaunlich viel erreichen. Doch was steckt dahinter? Professor Veronika Brandstetter-Morawitz ist Motivationsforscherin am Psychologischen Institut der Universität Zürich. Das eine ist, dass man so quasi wie ein Vorbild vor Augen gehalten bekommt. Und Vorbilder spielen eine ganz große Rolle. Man hat jemanden vor Augen, dem man nacheifern möchte. Und dieses Lernen am Modell ist eine der wichtigsten Lernprinzipien. Wenn ich ein attraktives Modell habe, attraktiv in dem Sinne, dass es jemand ist, der mir vielleicht sogar ähnlich ist, der mich überzeugt, der mir sympathisch ist, dem ich mich anschließen möchte, dann hat es einen sehr stark motivierenden Effekt, weil ich im Grunde genommen dieses Modell nachahmen werde. Es geht also um einen Vorbildeffekt, auch wenn die Studierenden gar nichts wussten von dem Experiment, in das sie geraten waren. Identifikation verleiht offenbar Flügel. Weil ich im selben Alter bin, weil ich vielleicht die gleiche Studienrichtung gewählt habe. Und das könnte wiederum bei mir den Eindruck vermitteln, wenn die das können, kann ich das auch. Und dadurch das Selbstbewusstsein gestärkt wird und Selbstbewusstsein oder das Selbstvertrauen zu stärken heißt, dass man sich höhere Ziele setzt, anspruchsvollere Ziele setzt, bei Rückschlägen ausdauernder ist, sich weniger auch von Ablenkungen aus der Bahn werfen lässt. Die Studienanfänger sahen ihre Anfangsschwierigkeiten also plötzlich in einem anderen Licht. Rückschläge sind ganz normal, so die indirekte Botschaft. Und sie haben nichts mit fehlender Begabung oder mangelnder Intelligenz zu tun. Der Start an einer Universität ist für alle schwer. Das geht vorbei. Was das Video für die Studienanfänger also leistet, ist eine positive Zuschreibung. Und solche Zuschreibungen, das kann ich oder eben auch, das schaffst du nie, entscheiden maßgeblich über Erfolg oder Misserfolg. Ich mache Ihnen das jetzt an einem Beispiel aus dem Leistungskontext deutlich. Ein Schüler, eine Schülerin, die in Mathematik vielleicht nicht ihre Stärken hat, schreibt eine sehr gute Note. Dann kommt der Lehrer auf sie zu und sagt, na, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Damit signalisiert er, dass es eigentlich der reine Zufall oder das reine Glück war, diese gute Note, dass es nicht auf die Kompetenz oder auf die gute Vorbereitung der Schülerin zurückzuführen ist. Oder ein anderes Beispiel, im Fall eines Misserfolgs kann eine Lehrperson sagen, Mathe liegt dir einfach nicht, wie mir scheint. Oder er kann sagen, diese Aufgaben haben für alle ihre Tücken. Wenn du mehr übst, wirst du die Aufgabe das nächste Mal besser lösen können. Das heißt, die Frage ist immer, worauf führe ich einen bestimmten Erfolg oder Misserfolg zurück, wenn wir jetzt einfach mal im Leistungskontext bleiben. Und da hat es eine ganz entscheidende Auswirkung darauf, wie eine Person nach einem Erfolg bzw. nach einem Misserfolg sich im Weiteren verhalten wird und wie sie auch emotional von diesem Leistungsergebnis, Erfolg oder Misserfolg betroffen sein wird. Inzwischen hat sich gezeigt, statt langer Therapie und teurem Coaching reicht manchmal schon eine unscheinbare Mitteilung, ein einfacher kleiner Hinweis. In der Psychologie spricht man vom Prinzip der weisen Intervention. Ein positiver Kreislauf der Selbstvergewisserung setzt sich in Gang, spielerisch und scheinbar wie von selbst. Damit lässt sich auch gezielt arbeiten. Eine dieser Methoden nennt sich Englisch Priming, zu Deutsch Bahnung. In der ganzen Priming-Forschung können Sie sehen, da gibt es tausende von Ergebnissen da in die Richtung. Das hat unbewusste Wirkung im Sinne von, dass die schlummernden Kompetenzen angebahnt werden und dann wirken die. Dr. Gunter Schmidt ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Heidelberg. Mit dem Begriff Priming bezeichnet er ein psychologisches Konzept. Es zielt darauf ab, alte, eingefahrene Reizreaktionsmuster bewusst zu machen und sie im Sinne des Klienten in neue, hilfreiche Bahnen zu lenken. Das Oberziel der gesamten Arbeit ist immer Stärkung von Autonomie und Selbstwirksamkeit. Das Problem für die Leute ist ja immer, sie erleben unwillkürlich ungewünschte Sachen, Ängste oder sonstige Körperreaktionen oder sowas in der Art und wollen die nicht haben. Dann kämpfen sie willentlich dagegen, verlieren aber diesen Kampf, weil das Willentliche wird aus der Großhirnrinde mehr gesteuert, diese unwillkürlichen Prozesse aber aus Stamm- und Zwischenhirn und die sind immer schneller als das Willentliche und stärker. Also wenn man gegen die kämpft, verliert man. Wenn man aber weiß, wie man anders mit denen kooperieren kann, wie man sie sogar nutzen kann, diese Prozesse, auch wenn sie vorher ungewünscht waren, dann kann sogar zum Beispiel eine Angst zu einer hilfreichen Unterstützungschance werden. Es kommt nur darauf an, wie man damit umgeht. Bleiben wir beim Thema Angst. Weil typischerweise entstehen solche Ängste durch innere, ja, man könnte sagen, unbewusste Fantasien über bedrohliche Zukunftserwartungen. Und die wiederum sind nur deswegen wirksam, weil man sie in dem Moment unbewusst zu nah an sich rankommen lässt. Das merkt man nicht unbedingt, aber mit unseren Methoden kann man das den Leuten schnell zeigen. Dann können sie sehr schnell lernen, das innerlich wieder auf Abstand zu schieben und auch andere Erinnerungen wieder aufrufen, in denen sie sich sicher, kraftvoll fühlten. Und die werden dann allmählich, man könnte sagen, sinnbildlich zum Hauptfilm ihres Erlebens gemacht. Gunter Schmidt arbeitet therapeutisch, behandelt nicht nur Ängste, sondern auch Depressionen, Zwangsstörungen und Suchterkrankungen. Und er ist Coach für Team- und Organisationsentwicklung. Immer geht es darum, die Ressourcen seiner Klienten zu aktivieren. Das heißt, auf schon vorhandene positive Erlebnismuster zurückzugreifen. Und er ist selbst immer wieder überrascht, wie schnell sich Erfolge einstellen. Wie schnell Patienten umlernen und Reize, die früher Angstzustände ausgelöst haben, anders bewerten können. Dann kann das manchmal schon in einer Sitzung, manchmal in wenigen Sitzungen gehen, dass sich dann durch diese Kraft der inneren Bilder eine neue Art der Erlebnisdominanz herausbildet. Eine erfolgreiche Therapie in wenigen Sitzungen. Das klingt fast nach Zauberei. Jedenfalls gar nicht nach dem, was man sonst von vergleichsweise aufwendigen therapeutischen Prozessen gemeinhin erwartet. Wenn jemand ein Problem erlebt, dann ist es nicht so, wie das oft in der traditionellen Psychotherapie beschrieben wird, dass er so sei. Das ist dann nur eine von vielen Erlebnismöglichkeiten in seinem unbewussten Erlebnisrepertoire, die dann in dem Moment zum dominierenden Erleben wurde. Das kann man ablösen lernen durch andere hilfreiche Prozesse, die schon in einem schlummern. Mit wenig viel erreichen. Die klassische Psychotherapie und erst recht die altehrwürdige Psychoanalyse, sie gehen von völlig anderen Voraussetzungen aus. von langen Sitzungen und detailreichem Aufarbeiten des Vergangenen, von der langwierigen Suche nach Wurzeln der eigenen Identität. Was hält Gunter Schmidt davon? Ach, das ist ein schwieriges Thema auf eine Art. Ich respektiere, wenn das jemand so macht und wenn er da von ganz anderen Prämissen ausgeht. Ich kann das heute nicht mehr teilen. Ich komme auch aus der psychoanalytischen Therapie ursprünglich. Im Laufe der über 30-jährigen Erfahrung, die ich nun habe, hat sich aber immer mehr gezeigt, dass manche der Grundannahmen, zumindest was die praktische Umsetzung angeht, so einfach widerlegbar sind. Wenn ich davon ausgehe, ich muss erst alles ins bewusste Verstehen bringen, dann ist ja klar, dass ich so arbeite. Wir wissen heute, und das können wir nachweisen aus diesen Erfahrungen, dass ich nicht alles durcharbeiten und verstehen muss. Wenn man ein Leben verändern will, muss man nicht alles durcharbeiten. Man muss nur einzelne Elemente dieses Erlebnisnetzwerks verändern und schon ändert sich das ganze Erleben. Wenn Sie zum Beispiel nur, nehmen wir an, jemand hat eine massive Angst, dann vermittle ich dem sehr schnell, wenn er nur seine Körperhaltung, seine Atmung und seine Gestik ändert, und zwar in einer Weise, wie sie schon mal vernetzt war mit einem hilfreicheren Erleben. Und jeder Mensch hat es schon drauf, dann wird der Zugang zu unwillkürlichen Kompetenzen gebahnt, die schon längst als schlummernde Kompetenzen da sind und wird sofort reaktiviert und sofort ändert sich das Erleben. Es dauert halt, bis sich das dann überall rumspricht. Kurz zusammengefasst, weise Intervention bedeutet in der Psychologie, mit geringem Aufwand lässt sich erstaunlich viel erreichen, was sich therapeutisch sehr gezielt umsetzen lässt. Doch nun stellt sich die nächste Frage. Wie viel Transparenz verträgt die Methode? Die Studienanfänger, die sich das Motivationsvideo ansahen, wurden ganz im Unklaren gelassen über dessen eigentlichen Zweck. Ist das Prinzip der weisen Intervention also umso wirksamer, je weniger die Zielperson darum weiß, dass man sie beeinflussen will? In der Beratungs- oder in der Psychotherapiearbeit, ich habe früher auch so gearbeitet, eher indirekt, hat es sich sehr bewährt, das alles transparent zu machen. Selbstwirksamkeit und Autonomie wird dadurch gestärkt, dass jemand weiß, was er tut. Da braucht er aber auch ein Know-how dafür. Er muss wissen, wie man mit seinen eigenen unwillkürlichen Prozessen umgehen kann. Das ist auch wichtig bei der Priming-Forschung. Denn viele Ergebnisse wirken nur kurzfristig, wenn der Vorgang dem Patienten nicht ganz bewusst gemacht wird. Unbewusst wirkt es immer schnell. Das macht die Werbung sich zunutze. Wir sind natürlich an nachhaltiger Wirksamkeit interessiert, die auch immer wieder die Leute unabhängiger macht, so schnell, als es irgendwie geht, selbst dann wieder für sich gut zu sorgen. Stichwort Werbung. Wie man Menschen dazu bringen kann, sich in einer bestimmten Weise zu verhalten, das ist die Grundintention von Werbung. Und Krankenkassen zum Beispiel wollen ihre Beitragszahler dafür gewinnen, gesund zu leben. Steuerbehörden überlegen sich, wie sie ihre Formulare gestalten, um bei den Steuerpflichtigen die Bereitschaft zur Ehrlichkeit zu erhöhen. Professor Martin Kocher vom Lehrstuhl für Verhaltensökonomik und experimentelle Wirtschaftsforschung der LMU München beschäftigt sich damit, wie man Menschen dazu bringt, erwünschte Entscheidungen zu treffen, mit wenig Aufwand. Hier kommt ein neuer englischer Begriff ins Spiel, Nudging. Eigentlich gibt es eine ganz lange Geschichte von psychologischen Erkenntnissen, die zeigen, wie Leute Fehler machen. Und diese Erkenntnisse sind übergeschwappt in die Ökonomie vor so 20, 30, 40 Jahren. Und dann gab es ein Buch von Kay Sunstein und Richard Thaler in den USA, Nudging. Und die haben zum ersten Mal das Konzept systematisch auch auf wirtschaftspolitische Entscheidungen angewandt. Und seitdem ist es eigentlich ein bekanntes Konzept. Menschen verhalten sich nicht rational. Sie leben ungesund, obwohl sie es besser wüssten. Sie gehen Risiken ein, weil sie Situationen falsch bewerten. Sie treffen Investitionsentscheidungen gegen jeden gesunden Menschenverstand. Doch ein sogenannter Nudge, englisch für kleiner Stups, ist ein Anreiz, der Menschen auf vorhersagbare Weise klug beeinflussen soll. Und wieder geht es um Kleinigkeiten. An welcher Stelle steht im Steuerformular die Erklärung, mit der ich mich zur Ehrlichkeit verpflichte? Am Ende? Oder, wie man inzwischen weiß, viel effizienter, am Anfang? Oder, auch so eine Erkenntnis, ich spare Wasser, wenn ich einen Duschkopf mit Wasserzähler benutze. Denn schon allein der Blick auf den Verbrauch ist ein Anreiz, ihn zu senken, egal wie hoch er ist. Das wissen auch Wirtschaftspsychologen und setzen dieses Wissen entsprechend ein. Auch hier stellt sich die Frage, wann ist etwas eine weise Intervention und wann wird es zur bewusst eingesetzten Manipulation? Martin Kocher. Man muss vielleicht auch dazu sagen, ganz wichtig ist zu wissen, es gibt keine neutrale Entscheidungsarchitektur. Es gibt immer eine Beeinflussung. Die Frage ist, mache ich diese Beeinflussung transparent oder sage ich, okay, ich nehme einfach irgendeine und weiß gar nicht, wie sie mich beeinflusst. Also ganz typisches Beispiel, Platzierung von Speisen auf Speisekarten. Es gibt also gewisse Platzierungen, die dazu führen, dass die Leute gesündere Speisen eher wählen als ungesunde Speisen. Das hängt einfach davon ab, wo das steht und so weiter. Man schaut auf gewisse Dinge genauer hin, man liest die erste Seite genauer, die zweite Seite der Speisekarte und so weiter und so weiter. Ist natürlich in gewisser Weise ein Psychotrick, wenn Sie so wollen, aber die Speisekarte muss eine Reihenfolge haben. Die Frage ist sozusagen, welche wähle ich? Es gibt keine neutrale Entscheidungsarchitektur, sagt Martin Kocher. Das heißt, unsere Entscheidungen beruhen eben nicht auf einem autonomen Persönlichkeitskern, der ständig alle Möglichkeiten in freier Entscheidung abwägen kann. Im Alltagsleben wäre unser Gehirn damit auch völlig überfordert. Wir funktionieren weitgehend automatisch. Wir reagieren ohnehin in großem Umfang auf aktuelle Reize. Man kann auch sich Gedanken machen bei gewissen Entscheidungen, was wäre denn eine Möglichkeit, die Entscheidung zu beeinflussen, im positiven Sinne, ohne dass man große Anreize setzen muss. Also wir sprechen in Österreich zum Beispiel auch gerade mit dem Familienministerium, da geht es um so Dinge wie Väterkarenz. Kann ich mehr Väter dazu bringen, in Karenz zu gehen, also in Elternzeit, ohne dass ich jetzt große zusätzliche Anreize setzen muss? Welche psychologischen Aspekte spielen eine Rolle? Und es ist auch ganz lustig, das ein bisschen zu designen, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Es gibt noch einen gesellschaftlichen Bereich, in dem weise Intervention ein brisantes Thema ist: die Arbeitswelt. Das Interesse des Arbeitgebers ist sonnenklar. Er will von seinen Arbeitnehmern möglichst viel Leistung bekommen, dafür aber möglichst wenig ausgeben. Wenn er die Motivation der Arbeitnehmer nicht mit dem Gehaltszettel steuern will, muss er sich also etwas anderes ausdenken. Klingt utopisch, ist aber längst Realität. Die Historikerin Dr. Sabine Donauer hat die Geschichte der Arbeitsemotionen erforscht. Faktor Freude heißt ihr Buch, wie die Wirtschaft Arbeitsgefühle erzeugt. Wenn man heute mit jüngeren Arbeitnehmern spricht, die sagen, ich möchte mich in der Arbeit selbst verwirklichen, ich bin bereit, weit über meine 8 Stunden am Tag hinaus zu arbeiten, zu zeigen, dass ich motiviert bin, dass ich Spaß habe an der Sache. Und insofern sind es nicht nur Erfindungen von Personalcoaches, sondern auch gelebte Realität in den Köpfen und den Herzen vieler Arbeitnehmer. Das Prinzip ist also klar: gute Gefühle statt gutes Geld. Das macht die Menschen nicht nur effektiv, sondern sogar zufrieden. Brandneu ist die Erkenntnis keineswegs, denn Unternehmen wissen schon lange Bescheid und haben unterschiedliche Strategien entwickelt. Sie haben in den 1920er Jahren damit angefangen, die Firma netter und hübscher zu machen. Also es gab eine große Bewegung zur Verschönerung von Fabriken. Das geht so weit, dass man Blumen in den Werkshallen aufstellt und Musik laufen lässt. Das wäre heutzutage vielleicht der Kicker, der im Pausenraum steht, oder Kuschelsessel, die Start-up-Unternehmen aufstellen. Das ist eine Möglichkeit, auf die Unternehmen zurückgreifen. Aber ganz stark, besonders ab den 1960er Jahren, sind psychologische Techniken dann im Unternehmen angekommen. Also man schult die Vorgesetzten, dass sie besonders empathisch werden, dass sie besonders wertschätzend werden, dass sie einen psychologischen Blick auch entwickeln für ihre Mitarbeiter und ihr Team und verstehen, was treibt den Einzelnen an, wie kann ich ihn motivieren und natürlich auch, wie kann ich mehr aus ihm rausholen in der gleichen Arbeitszeit. So wird aus der alten Plackerei moderne Selbstverwirklichung. Die Anfänge dieses wertschätzenden Umgangs, so vor 100 Jahren, die waren ganz hemdsärmelig. Also da wurde den Vorgesetzten geraten, grüßen Sie Ihre Mitarbeiter morgens beim Namen, fragen Sie auch ab und zu mal nach, wie es in der Familie geht, wie es den Kindern geht und so weiter. Da gibt es heutzutage natürlich wesentlich ausgefeiltere Techniken durch Teambuilding-Maßnahmen, aber zum anderen auch, dass man dem Einzelnen ganz regelmäßig Feedback gibt und ihm sagt, wo man ihn sehr schätzt in seiner Leistung, wo er sich noch weiterentwickeln kann. Und das alles natürlich verbunden mit einer sehr emotionalisierten Logik, also mit einer Logik von positiven Gefühlen, von Spaß, auch durch die Erreichung von Herausforderungen. Im Personalsprech wären das sogenannte Stretch Goals. Also die Botschaft ist, wenn du dich ein bisschen streckst und an deine Grenzen gehst und über dich hinaus wächst, dann schafft es positive Gefühle für dich und es ist ein Antrieb für dich, weiterzumachen. Für solche Vorgesetzte sind Menschen oft bereit, länger im Büro zu bleiben und am Wochenende E-Mails zu checken. Und auch hier drängt sich natürlich die Überlegung auf, funktioniert das Ganze auch, wenn der Arbeitnehmer den Personalsprech durchschaut? Grenzt hier gutes Betriebsklima an Manipulation? Ich finde den Begriff Manipulation ein bisschen schwierig, weil die Frage ist, was ist das Gegenteil dazu? Das wäre ja so eine naturwüchsige Art zu arbeiten ohne äußere Gestaltungseinflüsse und die gibt es sowieso nie. Also zu jeder Zeit, in jedem Jahrhundert wurde versucht, sozusagen die Arbeitsbevölkerung zu erziehen und zu formen in eine gewisse Richtung. Und natürlich finden diese Bemühungen heute genauso statt wie vor 100, vor 200 Jahren. Und man versucht sozusagen aus einer vielleicht eher tendenziell trägen Arbeitsbevölkerung eine effiziente, produktive zu machen. Weise Intervention ist also ein schillerndes Phänomen. In der Psychotherapie kann sie mit wenig Aufwand Erstaunliches bewirken, auf jeden Fall schneller und manchmal sogar wirksamer als klassische langjährige Analysen. Das Prinzip ist inzwischen auch sehr erfolgreich in anderen Bereichen angekommen, in Wirtschaft, Werbung und Arbeitswelt. Dabei schimmert unter der Oberfläche mitunter das Problem mangelnder Transparenz durch. Das wichtigste Instrument, um unerwünschten Manipulationen zu entgehen, ist immer noch, die Mechanismen zu kennen, die hinter weisen Interventionen stecken. Dann kann man sich in aller Ruhe darüber freuen, wenn man nach Krisen wieder Vertrauen in sich selbst fasst, wenn es in der Arbeit klappt oder wenn man den Wasserverbrauch niedrig hält. Und wenn man keinen Ärger hat mit dem Finanzamt. Sie hörten Weise Intervention, mit wenig Aufwand viel erreichen, von Priska Straub. Es sprachen Beate Himmelstoß, Andreas Neumann und Carsten Fabian. Ton und Technik Lydia Schön. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.